B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Hendrik Jatschik und folgenden Themen. Ungarn vor der politischen Wende. Wie Rechtspopulisten zunehmend an Terrain gewinnen. Braindrain in Rumänien. Die Angst vor dem Tag, wenn der Doktor nicht mehr kommt. Sowie schließlich Kampf um besseres Image. Wie in der Ex-Sowjetunion PR-Agenturen die Regierungen unterstützen. Bei den kommenden Parlamentswahlen erwartet Ungarn eine politische Wende. Nach 8 Jahren an der Macht dürften die Sozialisten endgültig abgewirtschaftet haben. Die Konsequenzen dieser Entwicklung könnten verheerend sein. Einen einfachen Rechtsruck, heißt es, wird es nach der Wahl nicht geben. Nein, prophezeit wird da vielmehr ein gewaltiger Rechtstsunami. Rund 20 Jahre nach dem Ende des Kommunismus vergiften nun Fremdenhass und eine aggressive Sündenbockmentalität das gesellschaftliche Klima in dem EU-Mitgliedsland. Andrea Mühlberger über Ungarn vor einer ungewissen Zukunft. Eine Plattenbausiedlung am Stadtrand von Budapest. Vorm Eingang der Grundschule, im Zentrum der trostlos uniformen Hochhäuser, stehen zwei ungepflegte Frauen Ende 50 in dunklen Lederjacken und rauchen. Was das hier für ein Stadtbezirk ist? Ein sehr armer. Hier leben Arbeiter in den Plattenbauten. Und wir stimmen für Jobbik, das ist nämlich keine Nazi-Partei. Nein, nein. Während die Frauen darauf warten, dass die Wahlkampfveranstaltung der rechtsextremen Partei Jobbik beginnt, saugen sie an ihren Zigaretten und schimpfen über ihr armseliges Leben. Hier wohnen sehr viele alte Menschen, um die sich keiner kümmert. Aber auch die Jungen haben kein Geld, um eine Familie zu gründen. Sie kriegen keine Kinder, weil ihre Wohnungen zu klein sind. Und selbst da wirft man sie raus, weil sie den Bankenmultis ihre Kreditraten nicht zahlen können. Verrottete Türen und Fenster, hohe Kosten für Strom und Heizung. Eine Siedlung, in der die Menschen kaum über die Runden kommen. Der eiserne Sparkurs der regierenden Sozialisten hat die ärmeren Schichten besonders hart getroffen. Die meisten hier sind ohne Arbeit und ohne Hoffnung. Doch jetzt kommt Jobbik, die Partei der Gerechten. Die können viel machen, mit der Regierung abrechnen, die nur geklaut hat, Arbeitsplätze schaffen, gute Kredite für die Jugend und ungarischer Boden in ungarische Hand. Die Juden wollen Ungarn aufkaufen, doch wir werden sie vertreiben. Wir lassen nicht zu, dass wir ihre Kolonie werden. Der Schutz ungarischen Bodens vor ausländischen Investoren und Spekulanten ist eines der Hauptanliegen Jobbiks. Aber auch korrupte Politiker und kriminelle Zigeuner sollen hart bestraft werden. Auch die beiden Frauen hoffen auf späte Gerechtigkeit. Nur weil wir Jobbik wählen, sind wir jetzt Extremisten. Dabei wollen wir doch nur ein besseres Leben für die Menschen. Und Jobbik, das sind die wahren Patrioten, weil sie nur die Interessen des Volkes vertreten. Zum Auftakt der Wahlkampfveranstaltung singen Parteimitglieder und Jobbik-Wähler in der Aula der Schule die ungarische Nationalhymne. Ungarn, den Ungarn, damit räumte Jobbik schon bei der Europawahl 2009 ordentlich ab. Aus dem Nichts fast 15%. 3 Sitze im EU-Parlament. Einer gehört der Juristin Christina Morvai. An diesem Abend bringt die blitzsaubere Rednerin in ungarischer Tracht Licht und Hoffnung ins Dunkel der Plattenbausiedlung. Ich glaube, wir sagen den Menschen die Wahrheit. Wir haben die Antwort auf ihre Gefühle, Gedanken, Erfahrungen und sprechen aus, was sie im tiefsten Herzen fühlen, erklärt die Rechtspopulistin den rasanten Aufstieg ihrer Partei. Ortswechsel. Ein Kulturzentrum in einer wohlhabenden Budapester Vorstadtgemeinde. Hier soll heute Jobbik-Parteichef Gábor Vona selbst die Anhänger auf den Wahlkampf einschwören. Wer in den Saal will, muss durch ein Spalier schwarz uniformierter Männer und Frauen. Gott gebe uns eine schönere Zukunft. Begrüßen Mitglieder der paramilitärischen Schutztruppe von Jobbik Neuankömmlinge. Die Gardisten verbreiten sonst durch martialische Aufmärsche in Roma-Siedlungen Angst und Schrecken. Sie sollen für ein sauberes Ungarn sorgen. Wir finden es völlig inakzeptabel, wenn eine alte Frau ein Schwein mästet und das dann von Zigeunern gestohlen wird, erklärt Kommandeur Josef eines der wichtigsten Ziele der Garde. Die Bekämpfung der sogenannten Zigeuner. Männerkriminalität. Eigentlich wurde die ungarische Garde im vergangenen Jahr gerichtlich verboten. Seitdem nennen sich ihre Mitglieder einfach Neue Garde. Die jetzige Regierung hat Angst, dass Jobbik ins Parlament kommt und dann abgerechnet wird. Deswegen verfolgen sie uns. Aber wir kommen auf jeden Fall ins Parlament, meint der Kommandeur der Garde selbstbewusst. Und damit dürfte er recht haben. Der Saal im Kulturzentrum ist bis auf den letzten Platz besetzt. Parteichef Gábor Vona bekommt für seine hetzerische Rede gegen Roma, Juden, die Europäische Union und ausländisches Kapital tosenden Beifall. Die Saat von Fremdenhass und einer aggressiven Sündenbock-Mentalität dürfte bei der Parlamentswahl aufgehen. Das Phänomen ist nicht neu, doch seit dem Wegfall der Grenzen, vor allem innerhalb der EU, hat sich der Auswanderungstrend in manchen Staaten Osteuropas ganz erheblich verstärkt. Und während die Ersten, nicht nur wegen der in einst florierenden Staaten nunmehr herrschenden Krise, wieder in die Heimat zurückkehren, Polen, die einst nach Irland gingen etwa, erreicht Rumänien der Sog, jetzt in den Westen zu ziehen. Andreas Meyer-Feist über die Angst der Rumänen vor dem Tag, wenn der eigene Doktor nicht mehr kommt. Elena Popescu ist 32, sie hat ein gewinnendes Lächeln und eine hervorragende Ausbildung als Neurologin. Eigentlich gute Voraussetzungen für eine blendende Karriere, eigentlich, wenn man seine Karriere am richtigen Ort plant und eben nicht in Rumänien. In Rumänien arbeitet Elena Popescu an einer staatlichen Klinik für ein Gehalt auf deutschem Sozialhilfeniveau. Ungefähr 400 Euro. Dazu hat sie jetzt keine Lust mehr und die anderen sind ja auch schon fort. Ich habe viele Kollegen, die schon weg sind. Sie arbeiten in Frankreich oder in anderen Ländern Europas. Jetzt packt Elena Popescu ihre Sachen. Sie zieht um, aus Bukarest nach Quakenbrück. Das ist eine kleine, schöne Stadt mit einer schönen, großen Klinik. 3 Angebote von deutschen Kliniken hatte sie. Schließlich entschied sie sich für Norddeutschland und hofft, ihre größten Sorgen endlich loszuwerden. Ganz einfach wird es nicht, das weiß sie. Ich werde allein sein, es wird ein ganz neues Leben sein, aber überall kann ich sagen, dass ich trotzdem begeistert bin. Im Vergleich zu Rumänien herrschen in Deutschland noch paradiesische Verhältnisse. Das rumänische Gesundheitswesen ist hoffnungslos unterfinanziert. Eine Folge der Wirtschaftskrise und von Missmanagement. Wer gut behandelt werden will, muss Schmiergeld zahlen. Das reicht von umgerechnet 50 Cent für eine einfache Untersuchung bis hin zu 500 Euro für eine komplizierte Operation. Inzwischen wird die Korruption stärker bekämpft. Weil es trotzdem keine besseren Gehälter gibt, bringt die Auswanderung mehrerer tausend Ärzte das Gesundheitssystem zusätzlich in Gefahr. Rumäniens Gesundheitsminister Attila Cheke will Ärzten mit kostenlosen Wohnungen entgegenkommen. Doch diese Maßnahme gegen die Massenflucht der Mediziner ist keine wirkliche Alternative zu erzielbaren Facharztgehältern von rund 6.000 Euro im westlichen Europa. Vlad Zarca ist Ärztevermittler im rumänischen Klausenburg. Seine Kandidaten für deutsche Kliniken sucht er sich auf Kontaktbörsen im ganzen Land. Die Vermittlungsgebühren zahlen die Auftraggeber. In Deutschland fehlen Fachärzte, vor allem in kleineren Kliniken abseits der Großstädte. Man erwartet sie mit offenen Armen, weil vielleicht das Personal auch in diesen Ländern, zum Beispiel in den USA, auswandert oder aus Deutschland nach Großbritannien. Deutsche Ärzte gehen rumänische Rücken nach. Ein Ärztekarussell, das sich immer schneller drehen könnte. Vlad Zarca, der Ärztevermittler, spricht jetzt auch von Amerika. Obamas Gesundheitsreform könnte die Zahl der offenen Stellen in den USA explodieren lassen. Und eine Abwanderung europäischer Ärzte nach Übersee befördern. Für die rumänische Neurologin Popescu vielleicht der nächste Schritt. Von Bukarest nach Quakenbrück und dann weiter in die USA. Vielleicht komme ich zurück oder vielleicht gehe ich einfach weiter in ein anderes Land oder so. Bleibt die Frage, wer dann überhaupt noch in Rumänien behandeln will, für 400 Euro im Monat. Immer mehr Staaten, vor allem jene, die einst im Sowjetreich verschmolzen waren, engagieren Kommunikationsprofis, um ihr zum Teil stark ramponiertes Image aufzupolieren. Da wird nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt. Die PR-Agenturen sind alles andere als billig. Aber wenn es darum geht, sich Gehör zu verschaffen bei ausländischen Politikern, internationalen Organisationen, aber auch Journalisten, dann spielt Geld selbst für die ärmsten Länder Osteuropas offenbar keine Rolle. Gesine Dornblüt über die sogenannten Imagemaker und ihre Kunden. Ein Konferenzraum im Untergeschoss eines First-Class-Hotels in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Die Regierung hat zu einer Pressekonferenz geladen. Für den nächsten Tag sind Massendemonstrationen angekündigt Anhänger der Opposition wollen gegen Präsident Saakaschwili protestieren. Reporter aus aller Welt sind angereist. Die Regierung will ihre Sicht der Dinge verbreiten und sie hat alles getan, um den Journalisten die Arbeit so angenehm wie möglich zu machen. Im Konferenzraum gibt es kostenlose Getränke und mehrere Computer mit Internetzugang. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates beantwortet Fragen in fließendem Englisch. And in terms of the demonstrations again, we have to see from tomorrow obviously how the situation develops. Mit am Tisch sitzen zwei Männer in Anzügen. Gelegentlich machen sie sich ein paar Notizen, dann wieder bieten sie den Reportern ihre Hilfe an. Die beiden Männer kommen aus Estland und sie beraten die georgische Regierung im Umgang mit Journalisten. Später sprechen sie die Reporter in der Hotellobby an, ob sie nicht Interesse an einem Gespräch mit diesem oder jenen georgischen Abgeordneten hätten. Selbstverständlich vermitteln sie nur Interviews mit Mitgliedern der Regierungspartei. Immer mehr Staaten Osteuropas engagieren Kommunikationsprofis, PR-Agenturen. Sie sollen ihnen helfen, sich weltweit Gehör zu verschaffen. Denn gerade den kleinen Staaten fällt es schwer, in Washington, Brüssel oder in anderen europäischen Hauptstädten Aufmerksamkeit zu wecken. Im Fall Georgiens hatte das fatale Folgen, sagen die Regierungsvertreter in Tiflis. Sie meinen, wenn die Europäer der Regierung Georgiens in den vergangenen Jahren besser zugehört hätten, dann hätten sie Russland in die Schranken gewiesen und es wäre nicht zum Krieg zwischen Georgien und Russland gekommen. Georgiens stellvertretende Außenministerin Nino Kalandadze: Wir haben die Eskalation kommen sehen, wir haben auch den heißen Krieg kommen sehen und wir haben alle möglichen diplomatischen Mittel eingesetzt dafür, um diese Gefahren der Welt deutlich zu machen. Und trotzdem hieß es, es wird schon nichts passieren. Die georgische Regierung hatte sich allerdings schon damals nicht nur auf diplomatische Mittel verlassen. Sie beschäftigte gleich mehrere PR-Agenturen. Wie die Washington Post berichtete, zahlten die Georgier zwischen 2004 und 2008 umgerechnet 600.000 Euro allein an eine US-amerikanische Firma. Für das kleine Land eine Menge Geld. Die osteuropäischen Länder setzen vor allem auf international aufgestellte PR-Agenturen. Die werden in mehreren Hauptstädten gleichzeitig für ihre Kunden tätig. Kasachstan zum Beispiel, das derzeit den Vorsitz der OSZE innehat, hat die Pariser PR-Profis von Marston Nicholson verpflichtet. Die in Armenien regierende Republikanische Partei beschäftigt die Agentur Börsen Masteller. Alexander Lukaschenko, der Präsident Weißrusslands, lässt sein Image von der Londoner Agentur Bell Pottinger aufpolieren. Und Russland hat die Agentur G-Plus Europe engagiert, eine Tochter des New Yorker PR-Imperiums Ketchum. Dabei geht es um Etats nicht selten in Millionenhöhe. Einem Bericht der britischen Zeitung The Guardian zufolge haben zum Beispiel die Russen der Agentur Ketchum und ihren Töchtern in den letzten 3 Jahren mindestens 9 Millionen Euro gezahlt. Die Agentur will das weder bestätigen noch dementieren. Der Niederländer Hans Kribbe arbeitet bei der Ketchum-Tochter G-Plus in Brüssel. Das Büro ist 5 Gehminuten vom Sitz der Europäischen Kommission entfernt. Besucher empfängt Kribbe an einem großen Tisch in einem separaten Besprechungsraum und vorsichtshalber lässt er einen Stuhl zwischen sich und der Journalistin frei. Well, I think governments want to be heard. I think governments want to get their point across. Regierungen wollen gehört werden. Dafür können sie zwar auch selbst sorgen, aber manchmal brauchen sie Unterstützung. Mitunter gibt es eine Kluft zwischen der Art, wie westliche Medien arbeiten, wie Brüsseler Medien arbeiten und der Art, wie die Medien in ihren eigenen Ländern arbeiten. Und wir helfen ihnen, diese Kluft zu überwinden. G-Plus vermittelt deshalb zum Beispiel Interviews mit hochrangigen russischen Regierungsvertretern. Was er noch alles tut, will Kribbe lieber nicht sagen, jedenfalls nicht ins Mikrofon. Der Kunde der Öffentlichkeitsarbeiter wünscht keine Öffentlichkeit. Die Frage, ob ein Kunde demokratische Spielregeln verletzt, ist für Kribbe kein Thema. Alle Regierungen in Europa und besonders in den USA haben Leute, die im Kommunikationsbereich für sie arbeiten. Es gibt viele tausend Fachleute, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und es ist absolut nicht zu beanstanden, wenn andere Länder diese Fachleute auch engagieren. Niemand in der PR mache den Job, um die Welt zu verbessern. Sie seien keine NGOs, heißt es in der Branche. Gleichfalls in Brüssel sitzt die Organisation Corporate Europe Observatory, kurz CEO. Sie versucht, Transparenz in die Lobbytätigkeiten in Brüssel zu bringen. Das Großraumbüro wirkt chaotisch. Junge Leute in Strickpullis an Rechnern, In der Kantine gibt es ökologisch einwandfreies Essen. Der Niederländer Olivier Hoedeman hat CEO mitgegründet. Normalerweise beschäftigt er sich mit den Einflüssen von Unternehmen auf die Politik. Im letzten Jahr aber haben seine Mitarbeiter ihre erste Studie zur PR-Arbeit für Regierungen erstellt. Dabei geht es um Länder, die nicht zur EU gehören. Die Untersuchung zeigt, dass das ein wachsendes Geschäft ist. Es gibt eine Menge Geheimniskrämerei um das Thema. Wir haben einen Lobbyisten getroffen, der einräumt, dass seine Firma Lobby für ein osteuropäisches Land macht, das gern der EU beitreten wollte und dass er dabei ist, diesem Land eine Marke zu verpassen, also die Wahrnehmung dieses Landes zu ändern. Dieser Lobbyist hat sich aber geweigert zu sagen, über welches Land wir reden. Das ist sehr typisch. Was genau aber tun die PR-Firmen im Auftrag von Regierungen? Ein Besuch bei Aspect Consulting, einer weiteren international aufgestellten Agentur in Brüssel. Der Brite James Hunt hat die Ärmel hochgekrempelt. Aus dem Fenster seines Büros blickt er auf Jugendstilhäuser. In der Straße reihen sich Juweliere, Galerien und feinste Pralinenläden aneinander. James Hunt hat knapp 1,5 Jahre lang Imagepflege für Georgien betrieben, bis zum vergangenen Sommer. Er gehört zu den Besten der Branche. Seinerzeit hat Hunt die Krisenkommunikation für Shell im Fall der Ölplattform Brent Spar gemacht. Georgien möchte Mitglied der EU und der NATO werden. Hunts Job war es, dem Land zu helfen, sich im Westen in einer Art und Weise darzustellen, die den Weg Georgiens in diese Institutionen ebnet. Im letzten Jahr lief der Vertrag zwischen der Regierung Georgiens und Aspect Consulting aus. Deshalb redet Hunt nun offen über die Arbeit. Wir haben die Idee verkauft, dass Georgien ein guter und stabiler Partner ist und dass Georgiens Regierung der Demokratie verpflichtet ist. Verkauft in Anführungsstrichen. Die Agentur hatte, während sie für die georgische Regierung arbeitete, ständig zwei Mitarbeiter in der Hauptstadt Tiflis. Die gingen in den Ministerien ein und aus. Wir haben Geschichten mit Nachrichtenwert ausgegraben, die zeigen, wie das Land versucht voranzukommen und die zeigen, dass Georgien europäisch ist. Die Georgier trinken Wein, sie spielen Rugby und sie haben eine sehr westeuropäische Kultur. Man fühlt sich da nicht fremd. Und das war unsere wichtigste Botschaft, zu kommunizieren, wir sind wie ihr. Olivier Hoedeman von der lobbykritischen Organisation Corporate Europe Observatory findet, dass die Agenturen es sich zu leicht machen. Besonders, wenn die Länder nicht demokratisch sind und permanent Menschenrechte verletzen. Es gibt keine ethischen Standards oder Kodizes für dieses Tätigkeitsfeld. Im schlimmsten Fall können reiche Regierungen die Wahrnehmung ihrer selbst mit Hilfe internationaler PR-Agenturen manipulieren. Und dann steht die Qualität demokratischer Entscheidungsprozesse auf dem Spiel. Genau das ist, nach Ansicht Hoedemans, im Fall von Weißrussland passiert. Weißrussland gilt als die letzte Diktatur Europas und war in den letzten Jahren international isoliert. Die EU hatte Sanktionen gegen das Land verhängt. Um das Image Weißrusslands im Westen zu verbessern und Investoren zu ermutigen, in seinem Land zu investieren, engagierte der Präsident Alexander Lukaschenko im August 2008 die PR-Agentur Bell Pottinger in London. Deren Chef, Lord Tim Bell, gilt als Star in der Branche. Bell organisierte unter anderem eine Pressereise für westliche Journalisten nach Weißrussland. Im April 2009 erhielt Lukaschenko eine Audienz beim Papst und Bell Pottinger versorgte die Nachrichtenagenturen weltweit mit Fotos der beiden. Im Frühsommer 2009 schließlich wurden Vertreter der weißrussischen Regierung zum EU-Gipfel in Prag eingeladen. Weißrussland wurde, mit 5 weiteren Nachfolgestaaten der Sowjetunion, in die neue Ostpartnerschaft der EU aufgenommen. In welchem Maß all dies tatsächlich auf die Arbeit der PR-Agenturen zurückzuführen ist, lässt sich nicht sagen. Für Lobbykritiker Olivier Hoedeman jedoch steht fest, Bell Pottinger bekam einen Haufen Geld. Er hat es geschafft, in gewisser Weise die Isolation des Lukaschenko-Regimes aufzubrechen. Das ist ein Beispiel dafür, wie es diesen Unternehmen gelingt, die Wahrnehmung eines Regimes zu ändern, obwohl die Fakten dieselben bleiben. Olivia Hudemann von Corporate Europe Observatory schlägt vor, eine schwarze Liste von Regierungen zu erstellen, für die PR-Agenturen nicht arbeiten sollten. Das kann man natürlich nicht verpflichtend oder legal bindend machen, aber man kann an die Unternehmen appellieren, zumindest Ansätze ethischer Kriterien zu entwickeln. Und Hudemann fordert, mehr Transparenz in das Geschäft zu bringen. Entscheidungsträger können dann sehen, ob ein Regime eines dieser Unternehmen engagiert hat, das für sie versucht, das Image der Regierung zu ändern. Wenn sie über diese Vorgänge Bescheid wüssten, könnten Entscheidungsträger besser beurteilen, ob sie ihre Meinung über eine Regierung wirklich ändern sollten. Viele Menschen in den Ländern Osteuropas hingegen bewegt eine ganz andere Frage. Im Hafen von Poti an der georgischen Schwarzmeerküste sitzt die Verkäuferin Ketino vor ihrem Laden und wartet auf Kundschaft. Sie ist schon froh, wenn sie ein paar Schachteln Zigaretten am Tag verkauft und die Ladenmiete zahlen kann. Anstatt viel Geld für Imagekampagnen im Ausland auszugeben und krampfhaft die Zugehörigkeit zur europäischen Staatenfamilie unter Beweis zu stellen, sollte die Regierung lieber Arbeitsplätze schaffen, meint sie. Ich werde sowieso niemals eine echte Europäerin sein. Ich bin Georgierin und werde Georgierin bleiben. Die Europäische Union wird uns sowieso nie aufnehmen. Die reden doch nur. Gesine Dornblüt über das krampfhafte Bemühen in der ehemaligen Sowjetunion, das ramponierte Image aufzupolieren. So viel im Europa-Report heute.